habe, das ist ja meine Schuld, wenn wir jetzt weggehen. Wenn damals benutzt hat. Aber mich hat eben die Erinnerung an die Zitate, die Herr Jaschamek vorgetragen hat, auch noch, ist mir auch noch eingefallen, das ist ja schon seltsam, nach dem Ende der S-Herrschaft, und ging das ja mit den Immigranten in Deutschland West jedenfalls ganz genauso. Jürgen Fuchs hat mir erzählt, das Erste, was er gesehen hat, als er nach Berlin West kam, da war Willy Brandt an die Wand. Ich kann mich also auch noch erinnern, dass bei einer SPD-Kundgebung, wir haben da einen Telefon geschrieben, Willy Brandt der Immigrant, und das war also schon damals in den 60er Jahren, ich glaube es war 61 im Wahlkampf, das heißt der schlimmsten Schimpfwörter. Also, wie sieht sich das aus, der Rainer Schröder? Also, ich will mal ein paar Sätze sagen dazu, zum Einfallen zu den Ausreisern. Also, ich habe den Begriff Verräter in der Hinsicht nicht verwendet. Auch nicht in dem bekannten Papier, im Pilsbeller Extrablatt. Selber bin ich ein Flüchtling, ein verhinderter Flüchtling gewesen. Also am 13. August 1961 wollten meine Mutter weg, die DDR verlassen, so wie viele andere auch, die auf dem Pakt angesessen haben. Der Mauerbau verhinderte dies. Wir haben in den Jahren danach, meine Mutter so in so einem Schwesternkrankenhaus gewesen, mit vielen Schwestern zusammen, die diese Freunde hatten, die also ständig Fluchtpläne schmiedeten und bis in die Mitte der 60er Jahre hinein und Flugzeugentführungen, Dampferentführungen, Tunnelbauten und ähnlichen Dingen. Ich habe damals als 10, 12, 13 Jahre zwischendrin gesessen. Ein paar haben es geschafft, Großteil der Leute haben es halt nicht geschafft. Und ja, meine Grundüberzeugung damals war ziemlich strikt antikommunistisch. Fand dieses System zum Abbrechen und der Beste war die Feuerste, was mir jemand vorstellen konnte, fand auch die Bomben der Amerikaner und Vietnam völlig okay und die musste man den Kommunismus ja verhindern. Hat sich dann, sagen wir, im Laufe der 70er Jahre dann etwas verändert, auch durch Texte von Biermann, Habermann, später Varro, Lehren von Lenin und Rosa Luxemburg, wo ich so halt mitbekommen habe, dass man dieses System auch von einer anderen Ecke kritisieren kann und es nicht nur die einzige Alternative ist, speziell die Bundesrepublik Deutschland. Und war dann in den 70er, 80er Jahren doch eigentlich mehr Siegerteil der Opposition, also wie viele andere auch, die gesagt haben, man muss dieses Land hier verändern, der Westen ist nicht die Alternative. Und die, die den Ausreiseantrag stellen, haben sich klar für ihre Seite entschieden, also die des westlichen Systems, für die wir nicht eintraten und die wir nicht als die Alternative zum DDR-System gesehen haben. Meine konkret persönlichen Erfahrungen mit Ausreisern war meine erste Verhaftung, als ein Arbeitskollege nach dem Westen abhauen wollte und ich ihn bei der Flucht unterstützt habe und er festgenommen worden ist und mich dabei verriet bei den Vernehmungen und meine Festnahme letztendlich verursacht und meine 8 Monate Knast die Ursache war. Die Erfahrung mit Ausreisern war in dem Freundes- und Personenkreis, die nachher die Gruppen, die nach 10 Jahren gegründeten waren, dass viele gesagt haben, ja, wir wollen ja hier was verändern, wir wollen eigentlich gar nicht ausreisen. Und dann war nach der ersten Friedensbeistation 1982 von den 40 Leuten des Vorgangskreises auf immer im Sommer 20 Leute weg. Nach der zweiten Friedensbeistation 83 waren wieder so 40 Leute drin, nach der Friedensbeistation im Sommer waren dann wieder 20 Leute weg. Und bei der dritten Runde haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier anfangen, die nächste Friedensbeistation vorzubereiten, dann nehmen wir da erstmal den Finger, die schon Ausreiseantrag haben. Die Erfahrung, die Reaktion, die diese begründete, war einfach die Erfahrung, dass Leute, die in der DDR abgeschlossen hatten mit ihrer Existenz, also die in erster Linie ihre Hauptzielrichtung sahen, dieses Land verlassen zu wollen, natürlich zum Teil auch bereiter waren, Risiken einzugehen, unvorsichtig zu sein, auch versuchen Dinge zu machen, um ihren Antrag zu beschleunigen, um schneller an mich im Westen zu kommen, ohne Rücksicht auf Verluste, speziell ohne Rücksicht auf die Leute, die hier sein wollten und dieses Land verändern sollten. Ich habe es immer als einen falschen Entscheidungspunkt gesehen, dass Leute nach Westen rübergehen, auch die, die politisch aktiv waren. Die haben viele Illusionen gehabt, was sie dann im Westen halt machen konnten und was sie halt gestalten konnten und wie sie sich einmischen und tausend Zusagen, ja, wenn wir erstmal da drüben sind, dann machen wir unheimlich viel für euch da und schicken und spenden und machen und im Regelfall bis auf einzelne Ausnahmen, die kann man dann sicher erwähnen, die meisten unpolitischen Investoren verschwunden sind, sich nie wieder gemeldet haben. Und diese Erfahrung sagte, dass die Zusammenarbeit und die Solidarität ziemlich Grenzen hat, dass man also nicht aufbauen kann, dass man mit den Leuten weiter zusammenarbeiten kann. Auch wenn man die ganzen Zahlen von hinterher schon liest, die da nun sind, muss man schon sagen, die sind nun alle als politisch zu bezeichnen oder zu darzustellen, hatten sehr Beiträge von Politik. Also es sind viele Leute gegangen, die zum Teil auch Rentner waren, die wussten, die kriegen im Westen eine höhere Rente, haben bis 65 Jahre alt eben Dasein gelebt. Leute, die sehr optimistisch und sehr konform über Jahrzehnte hier gelebt haben, irgendwann an den Karriereknick angekommen sind, irgendwann mal die Nase voll hatten, dass sie nicht mehr weiterkommen, und gesagt haben, ich will auch mal was Neues, ich will auch mal was Neues anfangen, wo ich wirklich die Kohle verdienen kann, wo ich mir wollen was anderes machen kann, die gehe ich ja jetzt einfach mal. Diese sind alle berechtigte Gründe, sind für mich nicht politische Gründe. Und über den Papier, die Staatsbürgerschaftsgruppe sich an 88, das waren jetzt für meine Gruppe so eine der ersten, dass die zu den Gruppen kamen, also 87, 88, die irgendwie mitgekriegt haben, man kann sich organisieren. Es macht Sinn, sich im Umfeld der Kamera sich zu bewegen, in diese Kirchen zu rennen, die sie vorher sonst nie in Iran wären. Man hat die auch immer ziemlich lokalisieren können, wir haben so als Turnwatch-Fraktion bezeichnet, weil sie irgendwie schon erkenntlich waren. Das Politische einfach daran bestand, sie wollten raus. So ist natürlich immer, finde ich, schon das Recht, was Leute haben, aber das ist nicht eine politische Oppositionsbewegung. Und es war auch eine klare Entscheidung für ein anderes System, man hat mit den Leuten auch diskutieren können. Für die war klar, der Westen ist der Beste und da ist eigentlich alles okay und da kann man machen. Für uns war das nicht so. Wollte hier was verändern innerhalb dieses Landes? Nämlich mal die Alternative Westen nicht. Und von da aus war die Zusammenarbeit mit den Leuten, die im Haushalt an 80 fest haben, eine sehr begrenzte. Also der erste Punkt war, sie durfte nicht bestimmen in dem Kopf, was gemacht werden sollte. Das heißt, die Grenzen hatten die Leute gesetzt, die hier bleiben wollten, weil einfach das darum ging, die Perspektive und auch das Risiko zu minimieren. Eine soziale Solidarisierung, damit waren wir immer mehr oder minder einverstanden, so in den Papieren nachzulesen, dass man diese Leute nicht ausgrenzt, dass man sie nicht rausschmeißt aus den Betrieben, dass man sie nicht verfolgt, in dem Haushalt beantragt. Aber das war dann für mich und für viele andere dann auch schon die Grenzen der Zusammenarbeit. Das nochmal zur Schlussthese, dass diese Oppositionsbewegung, sie waren Symptom für die Verhältnisse in diesem Land hier. Je nachdem, wie der Strom anschwoll, sie waren aber nicht die Oppositionsbewegung, die dieses Land zum Krachen gebracht hat. Man kann heute andere Länder sehen, wo Leute abhauen und verschwinden. Man kann sich den Osten ansehen nach 89. Da sind in den ersten Jahren sehr viel mehr noch Richtung Westen. Und heute ist immer noch der Zug Richtung Westen. Kann sein, dass der Osten jetzt gar nicht den richtigen Rest bekommt. Aber deshalb wird es nicht zusammenbrechen. Daran ist noch viel politisches System zusammengebrochen. Können wir uns mal hier in nach dieser Runde vielleicht auf eine These verständigen? Es kann ja sein, dass ich mir widerspricht. Dass die da weggegangen sind, die Opposition geschwächt haben, ist ja wohl unbestritten, nicht? Oder würde jemand sagen, ja, sie haben sie gestärkt. Also, ich habe gehört, mich hat das sehr beeindruckt, damals bei der Antikommission in Jena, wo Jürgen Fuchs sagte, also die da vor uns in Jena waren, von denen habe ich angefangen ein bisschen was gehört, aber gekannt habe ich sie eigentlich überhaupt nicht. Also, ich habe dann immer erforscht, was da los war. Oder können wir uns auf diese mal einigen, dass es zumindest geschwächt worden ist? Sag ich mal konkret, Jürgen Fuchs und Roland Jans Weggang, und zwar entscheidend und vorangekommen. Die Tatsache, ich könnte mal mehr nennen, die Tatsache, dass es eine absolute Minderheit war, das gehört zu diesem Dilemma. Insofern ich mir auch bei Jeschonek die Frage, die würde ich genauer angucken. Ich betrachte seine Haltung und Position, die er ausdrückt, als eine ganz große Minderheitsposition bei denjenigen, die raus wollen und so legitim, wie das raus wollen ist. Ich frage dann schon nach dem Freiheitsbegriff. Wenn jemand den Freiheitsbegriff so hoch hängt und dann aus der Stelle wird und sich dann in der Bundesrepublik nur noch zurücklehnt und meint, das sei es gewesen. Und die einigermaßen heftigen Freiheitsdefizite der Bundesrepublik oder wo da Freiheitsverwirklichung an ihre Grenzen stößt, nicht mehr sehen will, dann wird's für mich eben schwieriger. Aber ich hab da nochmal einen ganz anderen Ausgangspunkt eigentlich. Für mich haben diejenigen, die sich aus einer zum Teil ja sehr großen Distanz zur offiziellen DDR, ich weiß nicht, wie noch so toll oder verbesserungsfähig fanden, sondern es konnte eine sehr heftige Distanz und Feindschaft sein, entschlossen haben zu bleiben, eine ganz blöde individuelle Rechnung für sich aufgebaut, die in diese westliche Logik überhaupt nicht passt, also in diese Bundesrepublik. Sie haben nämlich ihre DDR-individuelle Entwicklung, das hat man mir 100-mal erklärt, was für ein Idiot ich bin und anderen ja auch, wir haben unsere DDR-individuelle Entwicklung abgebrochen, also im offiziellen Sinne. Im Sinne der offiziellen Entwicklungsmöglichkeiten, die wir verhindert und dann nicht mal die Westkarriere zu machen, sondern ohne diese Entwicklung im Osten zu bleiben, das musste eigentlich jedem normal lebenden West, der zwar in der Demokratie lebte, aber gar nicht begriff, was das für eine Verantwortung bedeutete, absolut fremd sein. Und an dieser Fremdheit, das ist meine These, an dieser Fremdheit haben wir heute nämlich einen Großteil der Schwierigkeiten, wenn wir zurückgucken auf 89 und die Folgen. Ich weigere mich zu sagen, dass wir heute in so einem Dilemma Deutsch-Deutsch sitzen, halt nur mit Nostalgie und damit zu tun, dass die Leute, die damals wussten, was sie wollten, es heute nicht mehr wissen, oder dass dieses Erbe der DDR sofort wirkt. Das spielt alles eine Rolle. Aber für mich sind gravierende Fehler und Defizite und Verweigerungen im Vereinigungsprozess die Ursache. Und die haben aber damit zu tun, dass die Frage, die wir uns damals einigermaßen deutlich bereits stellten, 20 Jahre vorher, nicht nur was macht diese DDR so überlebensunfähig und so todkrank, sondern was macht den Westen eigentlich auch für uns so inakzeptabel, dass diese wenig durchgehalten wurde. Wenn die stärker geblieben wäre, auch unter denjenigen, die weggingen, sage ich mal, und bei uns noch stärker festgehalten worden wäre, ja, dann hätten wir wahrscheinlich nach 89 ein anderes Potenzial gehabt, als es dauert. Insofern verbindet sich die Frage damals, die ich gar nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen brauchte, wer hat nun mehr Recht gehabt, vielmehr mit der Frage, was hat der Einzelne aus seiner Erfahrung gemacht, ob er gegangen oder geblieben ist. Das ist mit mir gleich, aber die Kettin hat nur, die ist ja die Linie, die hier immer ganz laut werden und begrüßt hat, wir bleiben hier nicht. Okay, also ich möchte erstmal auf Ihre Frage antworten. Kann man sagen, die Opposition wurde geschwächt durch das Weggehen der Auslandsunion? Denn, denke ich, muss man differenzierter antworten. Es wurde geschwächt, dieses Land, durch die vielen Menschen, die weggegangen sind, die einen Körper der Blut verliert, das ist klar. Wir sind auch schon vor 71 geschwächt worden und damit hat der Ostteil des Landes bis heute zu kämpfen mit dem Mangel an gut bürgerlichen, an einer gut bürgerlichen Schicht, die gut gebildet ist und trotzdem bleiben wollte. Das ist klar. Aber man darf sozusagen nicht ausreisewillig mit ausreisewillig vergleichen. Dass der Roland Jahn zum Beispiel in Berlin saß, ich kannte ihn nicht, er war weg, aber dass es diesen Roland Jahn in West-Berlin gab, das bedeutete für mich in Leipzig viel, bedeutete Sicherheit und hat mich natürlich in Leipzig, wenn ich einen Luftballon habe steigen lassen oder gerade ein Musikfestival gemacht habe oder irgendeinem Stadion eine lange Nase gezeigt habe, dann habe ich gedacht, okay, da sitzt einer in Berlin, selbst egal was passiert, der kann mich unterstützen, der wird irgendwas tun, egal was, das war erstmal egal. Insofern kann man mich vergleichen. Auf der einen Seite, natürlich haben Ausreisewillige, wenn sie das Land verlassen haben, nicht mehr teilgenommen und damit den Prozess auch nicht mehr mitgestaltet in dem Land und somit gefehlt. Aber im speziellen Fall von Roland Jahn zum Beispiel würde ich sagen, haben wir ganz persönlich mehr genutzt mit seiner Ausreise oder mit seiner erzwungenen Ausreise. Ich möchte aber Futter bei die Fische tun und sagen, wollen wir mal hart am Thema bleiben. Die Frage ist, Verräter oder Oppositionelle. Wenn man sich die zwei Wörter ganz logisch überlegt, verraten kann man nur was an, was man wirklich glaubt. Die meisten Menschen, die geflüchtet sind, haben nicht an das geglaubt. Das heißt, sie sind keine Verräter, sie haben ganz persönlich Widerstand geleistet, in ihrem ganz privaten Sinne. Das heißt, es ist ein Widerstand, der familiär ist und der ist schon mal besser als keiner, würde ich sagen. Aber Sie sind natürlich auch keine Oppositionelle, weil zu einem Oppositionellen gehört der Vorsatz, der Tat und der Wunsch, nicht nur privat für mich ganz mein persönliches Leben zu verändern, sondern gemeinschaftlich, für die Gemeinschaft etwas zu tun und für das Land, in dem ich lebe, für das Volk, dem ich angehöre. Das ist für mich ein Oppositioneller. Insofern unterscheidet es das und deswegen denke ich, es ist keins von beiden. Es ist also nicht meines Erachtens mit dem die Fragestellung, weder Oppositioneller noch Verräter, sondern wir haben ganz persönlich Widerstand geleistet und natürlich haben wir als Oppositionsgruppen uns die auch zunutze gemacht. Also wir haben die sozusagen, wenn man es ganz hart sieht, und darüber haben wir auch gesprochen, so ganz offen, wie ich das jetzt sage, wir haben die verheizt für Aufgaben, die wir selber nicht machen wollten. Das heißt, wenn unser Chef von der Gruppe Gerechtigkeit mich losgeschickt hat und gesagt hat, du hängst in jener Plakate auf, währenddessen Ceausescu kommt, dann sagte der, wenn ich sage, du hängst dir auf, dann meine ich natürlich nicht, dass du dir aufhängst, sondern dass du jemanden findest, der dir aufhängt. Und ich wusste, wen ich zu finden hatte. Das heißt, eine Ausreisewilligen, der bereit war, mit mir zusammenzuarbeiten und dafür einen Deal bekam, der nicht kam raus dafür. Und ich musste mir die Finger nicht schmutzig machen und insofern unterstützte der mich schon. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und für mich ist nur die Frage heute, wie kann man sozusagen, dass jemand in persönlichen Widerstand geht und auch dann vielleicht sogar ein Oppositioneller wird und für die Gemeinschaft im Widerstand bleibt und Gesellschaft mitgestaltet, wie kann man dieses Potenzial, das zu Freiheit, Kreativität und so weiter gehört, heute in Leute hineintragen? Das ist für mich eigentlich die Frage. Was kommt heute? Ne? Okay, ich bin fertig. Ja, er hatte gleich einen Grund. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass wir das sagen, dass da einfach die Ausreiseleute als die billigen Opfer bezeichnet worden, das muss ich dazu sagen. Ich habe da auch meine Zweifel, ob das immer so funktioniert hat. Vielleicht zur Besonderheit. Nein, aber ich kann dem ja eigentlich auch nur zustimmen. Und ich muss auch einfach nochmal sagen, da gab es riesen Unterschiede zwischen Berlin und Leipzig. Und gerade diese Symbiose hat Leipzig so stark gemacht und hat Leipzig so vorangebracht. Weil, wir waren auch eine andere Generation, wesentlich jünger, wir kannten uns zum Teil aus Zeiten Anfang der 80er, diesen Umweltbewegungen. Es war einfach auch in Leipzig kleiner, familiärer, die Kreise auch nicht so verfeindet, wie ich es das danach aus Berlin gehört habe. Und die Leute hatten eine gewisse Tradition auch innerhalb der einzelnen Bewegungen, Umwelt, Friedens, der Menschenrechtsbewegung. Und für viele war das dann halt, so mir persönlich, dann ist das auch akzeptiert worden. Ich habe es, es war eine Folge, dass ich dann irgendwie auch gesagt habe, gut, ich habe jetzt genug engagiert, ich will jetzt eigentlich auch einfach mal mein Studium machen. Und ich sah auch keine Chance mehr, eine große Veränderungen machen zu können. Nicht, dass ich trotzdem halt auch. Wie bitte? wir haben genug Aktionen gemacht und wir hatten ja auch das schloss sich für mich nicht aus, aktiv weiterhin zu sein, meinetwegen auch den Knast zu riskieren, weil das war einfach ein Teil meines Lebens auch, dass ich dann im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen auch versucht habe, weiter fortzusetzen. Wir hatten aber auch den Begriff, es gab über die Leipziger Gruppen auch Begriff für Himmelfahrtsgemeinde in Berlin. Und das, uns war das eigentlich auch egal, was passiert. Unser Ziel war, die Straße zu besetzen, Aktionen zu machen, aus der Kirche rauszutreten. Und wir wussten auch, dass wir, wie du das sagst, gebraucht worden für die Aktion und das hat uns aber auch keine Probleme gemacht. Also das war nicht jetzt, das war nicht so ein krasser Unterschied wie in Berlin. Das war auch nicht so die Diskussion, die gab es in dem Maße nicht. Wir sind integriert worden. Es gab in der Initiativgruppe eben die Gruppe Bürgerrecht, wo wir uns konkret eingesetzt hatten. Wir haben uns vorgestellt, wir sind akzeptiert worden und es gab klare Verabredungen auch. Ja. Und das, den einen Film haben wir leider nicht gesehen. Ich denke mal, das kann ich hier nochmal klar unterstützen, dass Oppositionelle zur Ausreise an paar Stelle, wie man sie auch will, urteilen oder verurteilen will, eine ganze Menge für die Eroberung der Straße am 13.03. in Leipzig infolgedessen gemacht haben. So ohne die wäre das so nicht passiert, aber auch ohne die Oppositionellen, die bleiben wollten. Und für mich, ein Großteil der Leute war Oppositionelle und nicht Verräter. Und ja. Man, der selbst Berlin gewesen hat, aber vorher eine wichtige Funktion auf der Bühne hatte. Gut, aber die entscheidende Frage ist, dass ich in West-Berlin das ganze Freiwillig gemacht habe. Ich habe keinerweise verdorrt gefühlt, verpflichtet gefühlt, sondern es war meine Überzeugung, dass ich die Menschen in der DDR unterstützen kann. Und dazu gibt es keine Verpflichtung. Niemand hätte mich verpflichten können. Und das war die eigentliche Antriebskraft dafür. Ich denke, der Grundfehler besteht darin, dass man hier nur ein Entweder-Oder sieht. Reinhard Schulz sprach von dem westlichen System als Alternative. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass Menschen demokratische Grundrechte wahrnehmen wollen. Und das ist nun mal die Reisefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit. Und in dem Sinne ist die Forderung nach Reisefreiheit oder freie Ausreise, freie Wahl des Wohnortes eine zutiefst politische Forderung. Und jeder, der diesen Menschen, sagen wir mal, die politische Motivation abspricht, ja, der, denke ich, sollte sich klar werden, warum er überhaupt Politik macht, nämlich um einfache menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und für mich dann ist vollkommen egal, ob die Leute in den Westen gehen wollen, um nach Griechenland zu fahren und sich dort irgendwo den Bauch bauen lassen zu wollen. Keiner ist verpflichtet, dann noch weiter irgendwo alles Elend dieser Welt zu bekämpfen und den Kampf dagegen zu unterstützen. Oder wenn jemand einfach nur aus Konsumgründen im Westen sein wohlverdientes Geld bei Karstadt ausgeben will. Dazu hat er das Recht, das ist ein Menschenrecht. Und das muss er tun können. Und da kann man nicht antreten und sagen, die wollten doch bloß in den goldenen Westen und das sind doch nur Schlaraffenflüchtlinge oder wie das damals bezeichnet worden ist. Die Schlaraffenbewegung ist es, glaube ich, immer. Ja? Das ist ein Schimpfwort, denke ich, was den Risiken, die sich diese Menschen ausgesetzt haben, überhaupt nicht gerecht wird. Von wegen hier die Risikobereitschaft, die sind doch nur risikobereit gewesen, weil sie in den Westen wollen. Ich glaube, da haben sich auch einige oft, oder da wurde sich oft verrechnet. Ja, das war nicht so, dass die Leute mit einer Aktion dann plötzlich rauskamen, sondern ganz viele sind in den Umweg gegangen über die Knäste dieser DDR und haben dort Jahre abgesessen und sind kaputt gespielt worden. Und fragen Sie mal einige Leute, die diesen Weg gegangen sind, die sind jetzt noch nicht auf die Füße gekommen, ja, im Gegensatz zu ihren Peinigern. Und das ist doch der Punkt. Ja, da ging es doch nicht von einem Tag zum anderen in den Westen nach einer Aktion. Und das ist natürlich eine Risikobereitschaft auch. Sagen wir mal, sich entwickelt, zum Beispiel aus der Fragestellung, dass ich irgendwo was abschneide, ein Bereitsein zum Weggehen, heißt da auch, sagen wir mal, auch die menschlichen Bindungen mit zu beachten. Ja? Ich kann nur einfach sagen, bei mir persönlich, meine Risikobereitschaft stieg enorm, als mit meiner Freundin Schluss war. Ja? Das heißt, auch da ist ein Einfluss gewesen, der Risikobereitschaft hervorgebracht hat. Ja, und so ist es oft auch, dass wenn menschliche Bindungen vielleicht nicht mehr so eine Wertschätzung haben und man bereit ist, die Heimat zu verlassen, dass man auch eine Risikobereitschaft steigt. Und es geht doch keiner freiwillig irgendwo weg, wo er aufgewachsen ist, mit wehenden Fahnen. Das ist doch der Ende eines Vertreibungsprozesses gewesen, der stattgefunden hat gegenüber kritischen Leuten. Und ich habe es da in eigenen Haut und Haaren gespürt, dass das erst Ausschmiss von der Uni folgt, wenn man nicht konform geht, dass man dann in den Knast gesperrt wird. Und wenn man dann immer noch nicht will oder seinen Antrag jemand im Knast dann unter den Bedingungen und Einfluss von Staatssicherheit geschrieben hat, wenn man dann sagt, man geht trotzdem nicht, dann wird man gefesselt und zugeschmissen. Das ist doch nur die Zuspitzung dessen, was mit vielen, vielen geschehen ist an Einschränkung von persönlicher Freiheit. Und dass diese Menschen dann einfach sagen, ich will eine Freiheit haben, die ich leben kann, dieses Recht muss man ihnen zugestehen. Und nicht einfordern, dass sie hier jetzt in dieser DDR bleiben bis zum Letzten, so viel sie vertragen können. Und wenn sie nicht so viel vertragen können, dann ist es ihr gutes Recht. Dann müssen die das tun können, dann müssen die gehen können. Wir können auch nicht sagen, alle, die hier in Leipzig wohnen, die müssen jetzt in Leipzig wohnen bleiben, damit wir diese Stadt aufbauen. Die müssen hier um die Stadt herum eine Grenze ziehen, weil wer von den Vorzügen dieser Stadt über Jahre lang hier teilgehabt hat, der muss nur noch mal Jahre abarbeiten. Der muss hier bleiben, der muss hier wohnen und der darf nur nicht irgendwo woanders hinziehen. Das geht nicht. Ja? Wir müssen hier die individuellen Freiheitsrechte hochheben und müssen die, den Leuten das genehmigen. Das ist das Wichtige. Und dafür plädiere ich. Ja, Roland, können wir vielleicht. Also ich gebe es zu dem Punkt mit. Man kann niemanden zwingen, es ist legitim, die Risikobereitschaft ist da und dennoch ist mir es weder damals noch heute egal gewesen oder heute die Frage, warum das jemand macht und wozu das führt. Ich habe schon einigermaßen komisch geguckt, wenn ich ehemalige Kollegen aus der Akademie so zweite Hälfte 87 bei Nacht und Nebel anbieten, die hatten sich, solange ich sie am Institut kennenlernte, nie gemietet und gemacht. Die haben, egal was über Schreibtisch liegt, Dienst nach Forschung gemacht. Und die gleiche Sekretärin, die alles ohne nun verantwortliche Position zu sein, mitmachte, taucht bei mir auf und sagt, sie hat es satt und will jetzt schnellstmöglich von Moment, sie will von mir den schnellsten Weg wissen. Diese legitime Entscheidung, so wahrzunehmen, hat für mich aber an der inneren Distanz dazu überhaupt nichts geändert. Wenn jemand von vornherein mit dem hier dann wirklich privaten Anspruch, dem privaten Freiheitsanspruch, nur das private Ankommen im System, was dem dann auch relativ egal ist, solange es das persönliche Auskommen sichert, verbindet, ist meine Distanz. Ne? So, das erlaube ich mir nur allerdings auch noch mit. Ja, aber da liegt noch der Grundfehler in der Distanz, in den Kommunikationsschwierigkeiten. Und wenn Peter das als Beispiel für Leipzig auch gezeigt hat, dass da eine Kraft heraus entstanden ist, dass man aber gemeinsam mit jedem, ist, oder? Dann, was heißt mit jedem? Das ist nee, immer individuelles Menschen. Ich kann dir jede Menge Fälle nennen, wo das nicht möglich war. Die ja, das sind individuelle Fälle, gibt es immer, aber das Entscheidende ist doch, wir haben nur noch 83 in Jena das gleiche Problem gehabt. Da kamen die Leute zu uns als Redengemeinschaft, wo wir die Plakate dazu in Demonstrationen auf der Straße getragen haben und immer wieder Schwierigkeiten in der Stadtsicherheit hatten und einige, die auch kurzfristig ausreisen konnten, kamen sie an und sagten, sie wollen mitmachen. So, dann haben wir einfach mit denen gesprochen und haben gesagt, was ist euer Hauptanliegen? Was ist das, was euch bewegt? So, und durch diese Gespräche kam raus, Ausreise, ganz, ganz wichtig. Und dann haben die in Jena angefangen, den weißen Kreis zu machen. Dann hat jede Woche dort eine Demonstration stattgefunden für Reisefreiheit. Ja? Und für Auswanderungsfreiheit. Ja? Und das war ganz wichtig. Aber das war eine Frage von Kommunikation. Und statt sich irgendwo auf Distanz zu gehen mit den Ausreisern, hätte doch immer eine gemeinsame Arbeit stattfinden können. Und die Fragestellung, wenn die bei uns mitmachen, schwächen die uns dann wieder. Das ist doch das Blödsinnigste, was ich kenne. Dann können wir doch irgendwo einführen, dass jemand, der eine Gewerkschaft eintritt, nicht wieder austreten darf oder am besten noch das Scheidungsrecht abschaffen. Das ist die alte Diskussion von 1988, die wir damals auch ja öffentlich geführt haben. Das ist doch eine Propagandadiskussion. Ich meine, man kann auch politisch reduzieren und man hat natürlich wieder eine Freiheit, die hat man einzutreten. Es gibt aber politische Gruppen, die zusammenarbeiten, die über gemeinsame Ziele reden, gemeinsame Perspektive versuchen zu entwickeln. Und das ist nicht horizontal, ob man unsere ganze Leipzig zieht oder sonst wo irgendwie sich einengt, in welche Richtung will man gehen. Es gibt natürlich auch eine Frage, Politik hat nicht nur was mit Rechten zu tun, deshalb würde mich auch nicht als Bürgerrechtler bezeichnen. Ich denke, dass diese Bezeichnung eben genau in diesem Kontext hier falsch, sondern habe mich immer als Bürger bewegt oder als evangelischen Christenverstand gibt. Und Freiheit und Verantwortung. Und man hat natürlich gewisse Ziele und mit denen geht man, organisiert sich gemeinsam mit Leuten in Gruppen, um diese Ziele durchzusetzen. Und da ist es nicht völlig ideal, ob dann nun jener hinkommt und sagt, ich habe hier völlig andere Ziele. Das interessiert mich überhaupt nicht, was ihr da so macht. Wir können ja gerne zusammenarbeiten, ich habe diese Ziele, ich wollte auch ein bisschen Demokratie und ich will jetzt hier haben. Und ich habe das Recht, jetzt hier mitzumachen. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, in der Zusammenarbeit, dass A, die Leute dann oftmals nicht gesagt haben, dass sie rausgehen. Oftmals mit 89 auch die Erfahrung war, dass das Potenzial von politisch erfahrenen Leuten nicht da war. Deshalb war diese Opposition in der politischen Realität eben auch so schwach in ihrem. Und ist ja auch im Nachhinein dann nicht positiv angeknüpft worden. Deshalb ist die PDS im Osten ja auch so stark, nicht weil Nostalgie eine Sache ist, sondern weil die Opposition eigentlich nicht als Opposition. Den Osten mehr oder minder vertritt gegenüber dem, was durch den Einigungsprozess über den Osten hereingefallen ist. Und also es gab nicht die Möglichkeit der gemeinsamen Perspektive und des gemeinsamen Weges dann dabei. Und wenn man sagt, es geht nur um die Rechte und gut, dann ist das amerikanische Wertesystem, jeder soll reich werden, jeder soll möglichst sein, alle an der Wand spielen, was er kann, jeder soll das machen, was er will. Aber die Frage der Verantwortung, wie stand der Staat, wie stand die Gesellschaft, die Zusammenleben, mit den Mitbürgern, die Privilegien haben ja letztendlich zum Teil auch nur wir. Wenn man Leute aus dem Ausland sieht, die hierher kommen, wie mit denen umgegangen wird, mit Asylbewerbern, mit Leuten, die wieder abgeschoben werden und so weiter und so fort, dann ist also wirklich dieser eingeengte DDR-Horizont, der bei diesem Politikbegriff rüberkommt. Und der war damals, habe ich damals abgelehnt, Und deshalb war die Diskussion anders. Ich meine, wenn wir hier in Leipzig irgendwo gefunden haben, das produktiv umzusetzen, das haben wir zum Teil mit den Stadionleuten auch in den Gruppen gefunden, haben auch bei manchen Sachen überlegt, soll man nur die Rausschmeißen, die wir in Plan haben, oder dann kommt die nächste Mal und sagt, gut, manche haben wir den haben auch, dann sollte es nur zusammenarbeiten, dass die Schlafkraft schlecht wird. Oder die ist vielleicht wieder von alleine. Man kann natürlich immer eine Symbiose mit verschiedenen Sachen herstellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man gemeinsam in die politische Ziel arbeitet, sondern das hat sich 89 in der Realität als wirklich Aber du hast eben selber gesagt, die Gruppen haben, oder die da reingekommen sind und diese Absicht hatten, haben ja gleich gesagt, dass sie die Absicht hatten. Dann hast du es ja auch nicht erreicht. Ja, nee, sie haben, nee, es waren ja viele in den Gruppen, die gesagt haben, die reisen nie aus und überhaupt nicht und nicht. Dann kam das Gerücht, wo er einen Ausweisantrag gestellt. Und dann ist die Frage dann, nee, ach, die wo? Und dann war nach einem halben Jahr war dann das Signal, also morgen ist hier die Abschiedsfeier. Und dann waren sie immer wieder sehr verschwunden. Also, und man hat man dann, das ist ja wahrscheinlich dann nicht nur ein politisches, sondern auch ein mentales Problem, dass man am 10. Mal die Schnauze voll hat. Aber war es nicht so, dass man die gleiche in die Runde rein, war es nicht auch so, dass die, die am lautesten geschrien haben, wir bleiben hier, auch am schnellsten gegangen sind nachher, wenn sich die Chance angeboten hat. Es gibt ja einige, die das schon öffentlich bekannt haben. Also ich glaube, dass zwischen diesem völligen, diesem Weg von Roland und deinem Weg, ich glaube, dass es nur hilft, wenn man es differenziert an jedem einzelnen Menschen festmacht. Und es ist einfach so, dass Herr Roland natürlich recht hat, individuelle Freiheit ist das Wichtigste, weil nur dann kann sich ein Mensch entwickeln und kann aus ihm überhaupt was werden. Und wenn sozusagen, wenn er das nicht aushält, dann muss er gehen. Und jeder hat woanders seine Belastungsgrenze. Aber natürlich kann man das auch so sagen, um es mal aus dieser Zeit des neueren Deutschlands rauszunehmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Mensch, der im Dritten Reich im Griff ist, hat persönlich dem System widerstanden und hat sich entzogen. Aber natürlich hat es eine andere Qualität, wenn man geblieben ist und weiteren Menschen geholfen hat, Juden versteckt hat, dann hat es eine andere Qualität und das muss man natürlich auch sagen können. Das ist ein Qualitätsunterschied nochmal. Das stellt aber das andere nicht in Abrede, dass man sagt, der emigriert, das ist weniger wert oder so. Der hat ganz persönlich widerstanden und das war seine Maßnahme. Und auf unsere Zeit bezogen kann man nur sagen, die Leute, die gegangen sind, deren Grenze war erreicht, sonst wären sie nicht gegangen. Die Kraft hatten zu bleiben und zu verändern, das war gut so. Und das hat natürlich nochmal eine andere Qualität. Es hat für mich aber dieselbe Qualität, wenn jemand fortgegangen ist und vom Westen heraus seine neu gewonnene Freiheit dazu genutzt hat, zu sagen, ich werde deshalb jetzt nicht nur noch bei Karstadt einkaufen, das mache ich auch, und ich fahre auch nach Italien, aber dieses neue Glücksgefühl nutze ich auch und setze das noch in Initiativen und Dinge um, die den Menschen in dem zurückgelassenen Land auch noch helfen. Und ich muss sagen, ich habe es schnell gelernt im Gefängnis, als ich dort einer Frau begegnet bin, die wollte einfach nur ausreisen. Und als ich sie kennengelernt habe, war mir klar, dass sie mit all ihren Aktionen, die sie bisher in der DDR gestartet hatte, Devisenschmuggel, Prostitution, ich weiß nicht was noch alles, diesem Land natürlich genauso und wahrscheinlich empfindlicher geschadet hat als ich. Und sie hat von mir dort gelernt und ich von ihr. Wir sind noch heute befreundet, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, war ich bei ihr. Und es verbindet uns ganz viel miteinander. Und sie hat mir mal gesagt, euer größtes Problem war, dass ihr solche wie mich nicht besser einbinden konntet. Ja. Nein. Die war natürlich... Die war trotzdem bereit, eine Menge... Die hat sozusagen das Land auf ihre Weise, hat die es von Dingen und Dogmen befreit, die hat auf ihre Weise, hat die freiheitlich nach ihren Sachen gehandelt, die hatte keine politischen Ziele in dem Sinne, aber man kann ihr nicht absprechen, als Mensch das unterstrichen zu haben, wo es für uns letzten Endes für jeden darum geht, das zu verwirklichen, was man selber ist und im Leben sich das zu erfüllen und das zu machen, was man vorhat, Wünsche und Träume umzusetzen, egal in welche Richtung es geht. Und man kann sozusagen das eine mehr wert halten als das andere. Das geht nicht. Man kann es nur erkennen, dass es Qualitätsunterschiede gibt. Qualitätsunterschiede, wie das Bündel geschaut hat. Achso, zum Beispiel. Nee, ich wollte nochmal kurz auf das bei Wolfgang Tendin, der ja eigentlich jemand war, der die Auswahlwilligen unterstützt hat. Wir haben beide engen Kontakt gehabt, sehr engen Kontakt. Ich kam aus einer Kirchgemeinde und hatte deshalb einfach ein paar mehr Chancen gehabt, mit den Oppositionellen auch zu sprechen. Und möchte nur auf ein paar Dinge nochmal hinweisen, die ein bisschen glatt gebügelt worden sind. Und zwar, viele von denen, die sich ja entschieden haben, wegzugehen, hatten eine Vorgeschichte, Roland Jahn hat es ja angesprochen. Es waren ja oft kritische Leute, die Dinge auch probiert hatten, gar nicht in der Oppositionsbewegung unbedingt, aber die das probiert hatten in ihrem Beruf, im Freundeskreis und dann irgendwo an den Punkt kamen und sagten, ich glaube, persönlich, das war ihre politische Einschätzung, ich glaube nicht an eine Veränderung dieses Systems. Ich erinnere nur mal so an eine Begebenheit, und zwar als wir eigens an der Erziehungskirche waren, und ich fuhr mit der Straßenbahn dorthin, um dort teilzunehmen an diesen Aktionen um die Kirche herum. Und ich saß in der Straßenbahn und ich hatte das Gefühl, dass alle, die dort mit drin standen, also die Leute, geht es nichts an, ja, die fuhren dann dran vorbei, guckten so aus der Straßenbahn raus und dachten, ja, okay, hier ist irgendwas, aber was geht das mich an? Also jetzt die ganz normalen DDR-Leute, die jetzt weder in der Opposition waren, noch Ausreisewillige waren. Und da gab es einfach viele Ausreisewillige, die einfach im Unterschied zu den oppositionellen Gruppen, die ja bescheiden klein war, ich habe 1988 geschrieben im Westen, dass die DDR-Opposition ein ganz bescheidener kleiner Haufen ist, gar nicht diskreditierend oder so, es war eine ganz unbedeutende kleine Gruppe noch 1988. Und eigentlich ist die Öffentlichkeit erst aufmerksam geworden, die Öffentlichkeit erst aufmerksam geworden, aber die Zierungskirche-Ereignisse und mit der Umweltbibliothek. Und ein ganz wesentlicher Schub war noch nach der Rosa-Luxemburg-Demonstration, die wollen wir nicht vergessen, dass dieses Abschied, so sehr es die Opposition auf der einen Seite geschwächt hat, natürlich die wichtigsten Köpfe hat man rausgeschmissen, natürlich mit Kalkül, aber es hat im Umkehrschluss doch eine enorme Bewegung ausgelöst, über die DDR hinaus, in der Bundesrepublik international, dass ihr alle im Westen wart, dann ungewollt, Reinhard Schuldig, aber jetzt, jetzt diese Köpfe aus der Opposition, David Bohley, Klier, Kraftschick, Tempin, Hirsch und, das hat auch enorm viel Öffentlichkeit gebracht, plötzlich für die in der DDR geblieben sind, die Oppositionellen, hat euch einen enormen Schub gebracht. Und wenn ich nach meiner Ausreise 1987 Dezember daran denke, ich habe da noch sehr viel getan, jetzt ich individuell, ich habe an einem wichtigen Buch mitgeschrieben über die DDR-Opposition, ich habe viele Freunde mit Informationen ich kann mich noch daran erinnern, es war nervend, als ich das erste Fernsehinterview gegeben hatte, 6 Jahre nach meiner Ausreise, hatte ich dich nur angerufen. Und auch die Leute im Osten, David Bohler, habe gesagt, ich habe die Chance, heute 3 Minuten mit Dieter Kronzucker befragt zu werden zur Situation in der DDR. Was soll ich dort aus eurer Sicht sagen, was ist für euch wichtig? Nicht für mich persönlich, meine Geschichte ist uninteressant, sondern was ist für euch wichtig, was muss an die Öffentlichkeit? Ihr habt keine Chance, gegenüber den Fernsehen ein Interview zu geben, ich habe die Möglichkeit. Und ich habe danach mit vielen gesprochen, die ausgereist sind, und alle haben mir erzählt, dass sie Kontakte gehalten haben, dass sie Informationen gegeben haben, dass sie Material besorgt haben über andere Freunde, Zeitschriften und. Also man darf ja gar nicht vernachlässigen, was die Ausgereisten, manchmal auch gar nicht mit großen politischen Motiven, dann letztendlich doch getan haben, auch in den Jahren dann bis zum Mauerfall. Das ist mal ein Punkt, der wird total unterschätzt aus meiner Sicht. Dann nochmal, wenn man sich die politischen Rahmenbedingungen anguckt und man ganz ehrlich ist, muss man mit der Opposition in der DDR, so gut wie sie alle waren, mit denen ich zu tun hatte, wir hatten auch miteinander zu tun, wir hatten auch Diskussionen, die ich alle sehr geschätzt habe, aber muss man nicht nur sagen, dass ihr auch im Einzelnen begrenzt gedacht habt, nämlich in dem Punkt, dass ihr gesagt habt, wir bleiben hier, wir wollen dem Land was verändern, aber die real waren wirklich die Veränderungsbedingungen, wenn ich die kleine Oppositionsbewegung anschaue und die Mehrheit dazu, die in der Zions, die Wiener Straßenbahn gesessen hat, auf dem Weg zur Zionskirche, die nämlich doch gar nicht sich bewegen ließen zu der Zeit. Welche Chancen hättet ihr wirklich gehabt, wenn man sich die politischen Rahmenbedingungen anguckt? Öffnung Osteuropa, Ausreise, die Haltung der Russen, dass sie dann irgendwo signalisiert hatten, wir werden nicht eingreifen. Das waren alles überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen, dass es zu dem kommen konnte, was 1989 passiert ist. Ohne diese Rahmenbedingungen, behaupte ich einfach mal, hätte es diese Revolution, für mich der Begriff ohnehin, also ich tue mich damit sehr schwer, mit dem Begriff für mich quasi eine Implosion oder so, ja. Also für mich war es keine Revolution, die ja zeigt, was du vorhin gesagt hast, Wolfgang, das, was bis nach 1989 passiert. Wie stark waren alle die, wer war da noch präsent, die auf der Straße waren, damit meine ich jetzt nicht die Ausreisebewegung, sondern die sagten, wir bleiben hier, wir sind ein Toll. Also ist dann übrig geblieben von den Idealen, von dem, was ihr wolltet, was ich ja akzeptabel, legitim fand, aber was ist davon übrig geblieben, ihr wart dann danach leider, die Revolution frisst ihre Kinder, was ist dann davon dann wirklich noch übrig geblieben? Und wen habt ihr zur DDR-Zeiten? Wen habt ihr mitziehen können und war es eine Illusion, ein illusionärer Glaube von euch zu glauben, man könne die DDR sozusagen als einen neuen, zweiten, anderen deutschen Staat verändern und dann in der Bundesrepublik als eine veränderte DDR ohne SED-Führung weiterführen, und das war eine Illusion, das war eine Fehleinschätzung. Ich denke aber jetzt kommt noch... Nur eins nochmal, damit das alle nochmal bei der Gedanke gerade fiel. Ich meine, das System DDR war schon darauf angelegt, dass diese Bindungen zwischen den beiden deutschen Staaten am Ende auf Null laufen sollten. Das war also, das konnte man auch immer sehen, dass sie richtig darauf kalkuliert haben, so lange dauert es nicht mit Onkel Otto und Tante Frieda und so. Und dass da die Ausreiseleute natürlich erstmal überhaupt diese Bindungen wieder nach oben gebracht hat, das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage, aber völlig zu Recht ist das also, wird das also auch viel zu wenig gesehen. Und jetzt, ich meine, natürlich wart ihr eine kleine Minderheit, aber das ist ja eigentlich immer so. Ja, also das ist ja auch nicht so, die im Nachhinein Ziele zu unterstellen, die überhaupt ja nicht da waren. Also das ging ja nicht darum, die DDR als vierten deutschen Staat in der Bundesrepublik in dem Sinne zu verändern. Also den Prozess muss man, ich meine, so einfach sehen. In den 70er Jahren gab es aber kaum Opposition. Er hat so ein paar Gruppen vielleicht um Habermann und Biermann, er hat postkistische Gruppen, die in der Konspiration gearbeitet haben. Und jetzt in den 80er Jahren hat sich so etwas wie ein Stück Gegenöffentlichkeit über die Gruppen, die sicherlich marginal waren, ein paar tausend Leute übersichtlich, man kennt fast alle in der DDR. Aber es ging ja auch nicht um den Sturz des Lebens. Und es hat auch niemand die Perspektive gehabt, also 89 knackt jetzt hier alles irgendwie auseinander, sondern es ging darum, gesellschaftliche Freiräume zu erkämpfen, Informationsmonopol zu brechen, etwas anderes zu lernen, wie so eine Art fliegende Universität. Die Polen haben es viel intensiver vorgemacht, wir haben versucht, Seminare zu machen, Bücher zu besorgen, Medien herzustellen, versuchen die Versammlungsmöglichkeiten zu erweitern oder Freiräumarsch. Es ging Stück für Stück den gesellschaftlichen Raum sich wieder zu erkennen. Es ging nicht um den Sturz des Regimes. Gleichzeitig ging es auch die Frage schon globaler Fragestellung. Also es war nicht so, dass innerhalb der Gruppe klar war, die böse Sowjetunion ist hier schon am Westkosten, sondern es gibt auch einen amerikanischen Markt. Umweltschutz ist nicht nur eine Frage der Chemie in Halle und Bitterfeld, sondern weiter erfasst. 88 war zusammen mit Westberliner Gruppen die Anti-IWF-Kampagne. Es liegt also auch die Frage der Perspektiven, Zweidrittelwelt, Verschuldung, was man heute unter Globalisierungskritik bezeichnet, wo Attac heute wieder anknüpft an Dinge, die ja schon in den 80er Jahren diskutiert worden sind. Also darum ging es. Und es ging eben nicht nur um die Frage von Rechten, Bürgerrechten oder Menschenrechten, sondern es ging die Frage von politischen Perspektiven. Diese überhaupt zu diskutieren, zu erkennen, diese DDR ist es nicht, aber die Bundesrepublik ist es auch nicht. Natürlich hätte von mir aus auch jeder da hingehen können. Politisch ist der Schaden für die Opposition immens gewesen, weil einfach Erfahrungen, Wissen verloren gegangen sind. Und trotzdem hat natürlich auch nach meiner Sicht recht bekannt, mit Einkommen zu gehen und den Bauch in die Sonne baumeln, solange lustig ist. Aber das ist für mich dann nicht der politische Anspruch. Also das alles unter politisch zu subsumieren, dann noch die Leute, die vielleicht auch im Knast sitzen und so leichte Tendenz zur Kriminalität waren. Also im Knast waren dann bei mir auch Leute, die nicht nur wegen dem Mobilfunk gesessen haben, die haben vielleicht noch die Kasse geklaut und wollten damit dann abhauen, nicht im Westen. Also die Autonomen in West-Berlin machen Silvester auf eine Demonstration vom Knast in Moabit und die Freiheit der sozialen Gefangenen. Soziale Gefangenen sind gleich alle Kriminellen, weil jeder ist im Prinzip Opfer des Staates. Also sind dann alles unter dem Überbegriff politische oder soziale Opposition dann nachher noch zu sehen, hat keiner gemacht. Fällt mir dann schwer. Ja, kann man ja alles machen, aber das ist nicht alles eben dann Opposition. Und wenn Gruppen irgendwas anderes in dieser Richtung haben, sagen, okay, die Leute, die sich entschieden haben, und es waren viele von denen, die gesagt haben, okay, warum könnt ihr denn nicht auch machen am besten? Dann kriegt man Kohle und mit der Arbeit, das ist alles Quatsch. Wer arbeiten will, kriegt Arbeit. Und dann hat man Perspektive, und dann kriegt man eine gute Wohnung und so weiter und so fort. Das war nicht automatisch die Verbindung gewesen, mit dem man zusammen Politik gemacht hat. Also, zumal das Bild ja auch falsch war. Es ging nicht um den Sturz des Regimes, es ging darum, Grenzen aufzubrechen, der Freiheit, der Meinungsfreiheit, der Reisefreiheit. Ich frage mich natürlich, ob die SED nicht viel besser wusste als hier, ob das nicht ihr Ende war. Ja. Im Nachhinein mit Sicherheit, ja, aber ich denke, da gibt es gerade im Unterschied zu Berlin unheimliche Unterschiede, was, also ihr habt viel mehr programmatischer gearbeitet, vielleicht inhaltlich, wart ihr auch sicher, ursprünglich im Berlin weiter, ihr wart 10, 15 Jahre älter, ihr hattet ein Studium zum Teil, ihr hattet euch mit Thesen auseinandergesetzt, mit Weltbildern, mit Gegenentwürfen, da, ich war 23, ich weiß nicht, war 19 oder 20, ne? Uns ging es konkret darum, einfach unsere Meinung sagen zu dürfen, zu stieren, mit dem Abi von 1,1 einfach studieren zu können und auch nicht unbedingt zur Armee zu müssen, wenn ich da das nicht einsehe, mit diesem Drall auferlegen zu müssen. Oder vielleicht auch sozialer Kriegsdienst war ein ganz starkes Thema. Und für uns war es wichtig, dass wir so viel wie möglich werden, die auf der Straße rumlaufen und den Leuten ein bisschen auf die Nerven gehen. Jetzt kann ich mich auch erinnern, dass es dann auch die individuelle Aktionen von unseren Antragstellern waren, die ich selber sehr, sehr gefährlich hielt, weil es war eine Veranstaltung mit der Demonstration an einem Tag, da war weder die Messe in Leipzig, das war immer sehr, sehr wichtig, weil der internationale Korrespondenten da war, das mit haben wir spekuliert, klar, der Montag war auch, ist auch der ganze Montag gemacht. Ja, weil da halt auch das Friedensgebet hatte eine lange Tradition, es gab ja Anfang der 80er auch schon einzelne Schweigemärsche mit Kerzen etc. Also es hatte in Leipzig ja auch eine Tradition und die Antragsteller waren wichtig. Wenn sie nicht da gewesen wären, wären nie diese Hunderte, erst einige Dutzend Hunderte, dann Tausende auf der Straße gewesen. Und wäre es nicht möglich gewesen, diese Freiräume immer weiter auszuweiten? Ich bleibe bei meiner Symbiose. Und ihr habt euch in Berlin im Verlauf selbst beigestellt, indem ihr diese ausgegrenzt habt. Ja. Ich will jetzt was aus eigener Erinnerung ganz schnell erzählen. Also ich war bei dieser berühmten Demonstration in Dresden am 13. Januar dabei, wo ein paar Ausreisewillige auf die Treppen des Johanneums gelaufen sind und Plakate enthüllt haben und gesagt haben, wir wollen doch nur Meinungsfreiheit. Und dann gab es von unten große Proteste von einigen und plötzlich sagte einer von oben, alle, die ausreisen wollen, kommt doch mal hoch. Und plötzlich standen wir also doch sehr licht da. Ich sah plötzlich über einen Korrespondenten, wo ich überhaupt stehen sehen. Ja. Und was ich dann auch noch zum Stichwort Karriere, weil ich mich genau daran erinnere, wie das an dem Tag war, als die da unten dann riefen, ihr wollt doch bloß darüber und so weiter, da riefen die von oben, also die Ausreise, und ihr denkt nur an eure Karriere, hier gibt's doch endlich zu. Das Stichwort Karriere kenne ich also von dem Tag auch noch aus anderer Sicht. Also wir müssen zunächst mal klar und deutlich herausstellen, was Leute wie Reinhard Scholl und die, die konsequent da bleiben wollten, geleistet haben. Das waren natürlich immer Vorbilder von Widerstandsfähigkeit, die durchaus auch über Generationen sich getragen haben. Und wenn die Identität hier von Leipzig spricht, hat er natürlich auch im Kopf, dass über Leute wie Reinhard und andere halt auch berichtet worden ist, ein Jahr vorher. Die Demonstrationen im Januar 89 hätten ja vielleicht nicht so stattgefunden, wenn ich dann Januar 88 gewesen wäre. Das, denke ich, ist immer wichtig. Und ich denke auch, dass viele Ausreiter ja, sich oft erst oder ihren Mut zusammengefunden haben an den Beispielen derer, die oft arbeiten wollen. Ja, also hier, hier ist auch was, was, was Kraft gibt durch diese Leute. Und wenn hier eine Kritik dann auch entsteht an diesem Abgrenzungsverhalten, was auch pauschal war, dann ist das nicht unbedingt eine Kritik an dem ganzen, an der ganzen oppositionellen Tätigkeit. Im Übrigen geht es ja auch immer um den Begriff Opposition. Es hat sich ja weniger als Opposition überhaupt bezeichnet. Ja? Ich habe immer gesagt, die DDR-Führung oder der Staat schafft sich die Opposition selber. Die Staatsfeinde werden sozusagen erzogen und die wachsen auch immer wieder nach. Da können sonst viele ausreißen. Aber ich unterstütze auch die These von Günter Hittenick, dass gerade die Ausgereisten nochmal Verbindungen geschaffen haben. Dass selbst durch diese verwandtschaftlichen Verbindungen ist ein Anspruchsdenken in der DDR entstanden, was dazu geführt hat, dass nochmal klar wurde, wenn ich bleibe, kann ich doch nicht ewig mich begnügen, ja, wenn mir meine Verwandtschaft ständig von ihren Reisen erzählt oder sonst was. Das heißt, oder auch von anderen Dingen, selbst von materiellen Dingen, wie Informationsfreiheit wissen oder Bücher, Fotokopierer oder sonst was. Das sind ja alles Sachen, die damit reinspielen in dieses Anspruchsdenken. Und das ist ganz wichtig, dass da wieder ein Plus rückwärts war. Bis hin, um das nochmal deutlich zu sagen, wir sind oft angegriffen worden im Sommer 89, dass wir über die ARD die Bilder gesendet haben über die vielen Fluchten. Und da haben speziell auch Pfarrer gesagt, ihr könnt doch nicht immer diese entwürdigten Bilder zeigen. Das entwürdigt doch uns, die wir bleiben. Wir sind doch dann, nach dem Stichwort der DDR, der dämliche Rest. Ja? Aber ich denke, diese Bilder waren ungeheuer wichtig zur Mobilisierung derer, die geblieben sind, die dann gesagt haben, entweder gehe ich oder ich mische mich jetzt mehr ein. Dass es nicht nur die drei Leute um Reinhard Schulz sind, sondern dass es wirklich die aus der Straßenbahn zur Erziehungskirche dann ausgestiegen sind beim nächsten Mal und gesagt haben, jetzt machen wir mit. Und Leipzig ist das beste Beispiel dafür. Wie viele Leute haben angefangen, hier am Montag zu demonstrieren. Ja, Herr Uwe und Anke, mit den Ärzten hier in Leipzig, die haben sich nach untergehakt und konnten teilweise vertrieben werden in den ersten Wochen. Und dann wurden es immer mehr. Ja, weil wirklich hier ein paar den Mut gezeigt haben und dann kam das alles zusammen. Ja, dieses Wir bleiben hier war ja auch sich Mut machen. Wir bleiben hier, die anderen sind weggegangen und wir machen es jetzt auch mit einer größeren Risikobereitschaft mit dem Entweder-Oder. Und das denke ich, in der Hinsicht hat auch die Ausreisebewegung der, die da bleiben, eine riesen Kraft gegeben. Reinhard, du hast sie nicht mehr gebraucht, das hast du sowieso schon gehabt. Aber andere, die haben endlich den Mut gefunden zu sagen, und das geht ja durch die Familien, ja, das geht ja durch die Familien, wo die Kinder weggegangen sind, da haben die, die es ständig das Maul gehalten haben und zu jeder Wahl ihre Zettel da reingesteckt haben, die haben dann endlich gesagt, zur Kommunalwahl, da stecke ich den Zettel nicht rein und tun mal wieder ein politischer Eklat da. Das ist doch eins, hat doch eins ins andere gegriffen. Ja? Und deswegen ist doch diese DDR zusammengebrochen. Ja? In der Hinsicht war es schon, war noch ein Zusammenbruch, aber schon hatte auch was Revolutionäres, weil da wirklich vieles zusammenkam. Und das ist das Wichtige. Und die SED wusste ganz genau, wenn demokratische Grundrechte in der DDR da sind, dann ist die Existenzberechtigung der DDR nicht mehr da. Das hat SED-Funktionär Otto Reinhold damals gesagt, im September 89. Was hat die DDR noch für eine Existenzberechtigung, wenn wir die gleichen demokratischen Grundrechte haben wie in der Bundesrepublik? Da hat sie keine Existenzberechtigung mehr. Und das ist doch das Entscheidende gewesen. Und noch eins zu den gesellschaftlichen Freiräumen. Natürlich ging es erstmal darum, gesellschaftliche Freiräume zu erreichen. Es war doch irgendwo einfach jeder im Verstand gehabt, dass er nicht hier gleich gegen die Mauer rennt. Natürlich wurde auch taktisches Verhalten geübt. Man ist nicht gleich mit seinem gesamten Katalog an Forderungen von freien Wahlen, sonst war es jeden Tag auf die Straße gegangen. Ja, es ging erstmal auch um Freiräume, die zu erweitern, aber in diesen erweiterten Freiräumen, ja, wurden die Bedingungen dafür geschaffen, dass auch immer weiter neue Forderungen aufgestellt worden sind. Und da hat sich auch diese Oppositionsgruppen haben sich da auch entwickelt. Ja. Wenn ich an die ersten Gebete immer nur denke, ja, dann würde man jetzt noch beten. Das Wichtige war doch,